Lektion 9 Übung 2 Peter, hast du schon alles? Koffer, Reisetasche? Fast alles. Meinen schwarzen Koffer und den grauen Rucksack habe ich. Ich vermisse nur noch einen Stock. Peter hat alles. Er sucht nur noch seine Stöcke. Nein, Dora, einen habe ich schon. Es fehlt nur noch einer. Seinen Rucksack und seinen schwarzen Koffer hat er schon. Peter? Peter! Ja, was ist? Hast du auch deinen Helm? Ja, hier ist er. Mensch, Peter, das ist nicht dein Helm. Der ist dir doch viel zu klein. Ja, aber meiner ist auch rot-schwarz. Also gut, dann muss ich auch noch den Helm suchen. Ja, und den Kleinen da zurückgeben. Und wie ist es bei euch? Walburga sucht noch ihre Reisetasche. Eine dunkelgrüne. Also, ihr habt es gehört. Walburga sucht noch ihre dunkelgrüne Reisetasche. Stöcke und Helm sind da. Ihren hellen, mittel- oder dunkelroten Koffer hat sie auch. Den hellroten? Und wie ist es bei dir, Holger? Ich selbst habe alles, wie ihr seht. Meinen braunen Koffer, meinen wunderschönen Rucksack, meinen eleganten, formschönen Fahrradhelm und meine sportlichen Wanderstöcke. Alles da. Oh, Walburga, da hinten links zwischen den zwei blauen Koffern sehe ich eine grüne Reisetasche. Ist das vielleicht deine? Die habe ich auch schon gesehen. Aber das ist leider nicht meine. Meine ist dunkelgrün. Hilf mir doch mal suchen. Bitte, Holger. Ja, ja, der liebe, gute Holger hilft dir suchen. Aber die finden wir. Nur die Ruhe. Hat Dora ihr Gepäck schon? Dora? Ich weiß nicht. Dora, wie weit bist du mit der Suche? Tasche und Stöcke sind da. Aber meinen schönen, weiß-blauen Helm finde ich nicht. Dora, der ist in deinem Koffer. Ich habe selbst gesehen, wie du ihn in den Koffer gepackt hast. Das weiß ich ganz genau. Jetzt müssen wir nur noch den Koffer finden.